Ich erzählte Paddock eine lange Geschichte, was für ein bedeutender Mann mein Freund sei. Seine Nerven seien infolge von Überarbeitung völlig zerrüttet und er brauche absolute Ruhe. Niemand dürfe wissen, dass er hier sei, sonst würden die Leute vom India Office dauernd gelaufen kommen und dann wäre der Ministerpräsident samt seiner Ruhekur ruiniert. Ich muss schon sagen, Scudder machte prächtig mit, als er zum Frühstück erschien. Genau wie ein britischer Offizier fixierte er Paddock durch sein Monokel, fragte ihn über den Burenkrieg aus und verpasste mir einen Haufen Zeugs über nicht existierende gemeinsame Freunde. Paddock konnte es sich nicht angewöhnen, mich mit Sir anzureden, aber Scudder gegenüber beobachtete er diese Anrede so peinlich, als hinge sein Leben davon ab. Ich überließ Scudder der Zeitungslektüre und einem Kistchen Zigarren und ging bis zum Mittag in die Stadt. Als ich zurückkam, machte der Liftmann ein wichtiges Gesicht. »Böse Sache hier heute Morgen, Sir. Der Herr von Nummer 15 hat sich erschossen. Eben haben sie ihn zur Leichenhalle gebracht. Jetzt ist die Polizei oben.« Ich stieg zu Nummer 15 hinauf und fand zwei Polizisten und einen Inspektor mit den Untersuchungen beschäftigt. Ich stellte ein paar dumme Fragen und sie warfen mich hinaus. Dann traf ich Scudders Bedienten und quetschte ihn aus. Aber ich merkte bald, dass er keinen Verdacht geschöpft hatte. Er war ein Jammerlappen mit einem Leichenbittergesicht und eine halbe Krone tröstete ihn schon sichtlich. Am nächsten Tag war ich bei der gerichtlichen Untersuchung zugegen. Ein Teilhaber eines Zeitungsverlages bezeugte, dass der Verstorbene ihm Angebote für Papierholzmasse gemacht habe und seines Wissens Vertreter einer amerikanischen Firma gewesen sei. Die Geschworenen erkannten auf Selbstmord im Zustand geistiger Umnachtung. Und das wenige, was an persönlichem Eigentum da war, wurde dem amerikanischen Konsul ausgehändigt. Ich berichtete Scudder ausführlich. Und er war sehr interessiert. Er gäbe was drum, sagte er, wenn er hätte dabei sein können. Das wäre wohl so pikant gewesen wie die Lektüre der eigenen Todesanzeige. Während der ersten beiden Tage, die er in meinem Hinterzimmer verbrachte, war Scudder sehr friedlich. Er las, rauchte und machte sich eine Menge Notizen in einem Taschenbuch. Und jeden Abend spielten wir Schach, wobei er mich erbarmungslos schlug. Ich glaube, er kurierte seine Nerven nach der recht anstrengenden Zeit, die hinter ihm lag. Aber am dritten Tag merkte ich, dass er unruhig zu werden begann. Er legte eine Liste der Tage bis zum 15. Juni an und hakte jeden Tag mit Rotstift ab, nachdem er in Kurzschrift Notizen eingetragen hatte. Ich fand ihn ein paar Mal tief in Gedanken. Die scharfen Augen blickten ins Leere, und nach solchen Meditationen war er meist sehr bedrückt. Dann merkte ich, dass er allmählich wieder nervös wurde. Er horchte auf kleine Geräusche und fragte mich immer wieder, ob Paddock vertrauenswürdig sei. Ein- oder zweimal war er sehr schlechter Laune und entschuldigte sich dann. Ich nahm es ihm nicht übel. Ich sah ihm alles nach, denn er hatte einen sehr schwierigen Job übernommen. Um die eigene Haut sorgte er sich nicht, nur um den Plan, den er ausgearbeitet hatte. Dieser kleine Kerl bestand aus purer Entschlossenheit. Nirgendwo war eine schwache Stelle. Eines Abends wurde er sehr feierlich. »Hören Sie, Henny«, sagte er, »ich glaube, ich sollte Sie etwas gründlicher in die ganze Sache einweihen. Es wäre mir grässlich, wenn ich draufginge und niemand zurückließe, der weiterkämpft.« Und er begann, mir im Einzelnen zu erzählen, was ich bisher nur in großen Zügen von ihm erfahren hatte. Ich hörte ihm nicht sehr aufmerksam zu. Mich interessierten nämlich seine persönlichen Abenteuer mehr als seine hohe Politik. Ich fand, dass Karolides und seine Angelegenheiten mich nichts angingen. Das alles überließ ich ihm. Darum habe ich eine Menge von dem, was er erzählte, wieder vergessen. Ich erinnere mich, dass er sehr entschieden behauptete, Karolides sei erst dann in Gefahr, wenn er nach London komme und dass die Gefahr aus den allerhöchsten Kreisen drohe, wo niemand sie im Mindesten vermute. Er erwähnte den Namen einer Frau, Julia Tschechenyi. Sie habe damit zu tun. Sie werde, so verstand ich ihn, der Lockvogel sein, der Karolides aus der Obhut seiner Leibwache herauslocken werde. Er sprach auch von einem schwarzen Stein. und von einem lispelnden Mann, und er beschrieb sehr genau jemanden, von dem er nie ohne Schaudern sprach, einen alten Mann mit junger Stimme, der wie ein Habicht die Lider über die Augen klappte. Er sprach auch sehr viel vom Tode. Mit grimmigem Ernst war er darauf versessen, seine Aufgabe zum guten Ende zu bringen. Aber für sein Leben gab er keinen Deut. »Es wird wohl so sein, als ob man todmüde schlafen geht und dann an einem Sommermorgen aufwacht, wenn der Heuduft ins Fenster weht. Oft habe ich früher zu Hause im Blaugrasland Gott für einen solchen Morgen gedankt, und ich werde ihm wohl wieder danken, wenn ich am anderen Jordanufer aufwache.« Am nächsten Tag war er viel munterer und las die meiste Zeit in der Biografie von Stonewall Jackson. Ich war zum Dinner mit einem Mineningenieur verabredet, mit dem ich Geschäfte zu besprechen hatte, und kam gegen 10:30 nach Hause, noch rechtzeitig für unser Schachspiel vor dem Schlafengehen. Ich hatte eine Zigarre im Mund, das weiß ich noch, als ich die Tür zum Rauchzimmer aufstieß. Es brannte kein Licht. Das kam mir sonderbar vor. Ich fragte mich, ob Scudder sich schon hingelegt habe. Ich drehte das Licht an, aber es war niemand da. Dann sah ich hinten in der Ecke etwas. Die Zigarre fiel herunter und der kalte Schweiß brach mir aus. Mein Gast lag flach auf dem Rücken, alle Viere von sich gestreckt. Ein langes Messer steckte in seinem Herzen und nagelte ihn auf dem Fußboden fest. Der Milchmann geht auf Reisen. Ich setzte mich in einen Clubsessel. Mir war sehr übel. Nach etwa 5 Minuten überfiel mich panische Angst. Das weiße Gesicht mit den starren Augen auf dem Fußboden war mehr, als ich ertragen konnte. Und ich nahm mich zusammen, holte ein Tischtuch und deckte den Toten zu. Dann stolperte ich zu einem Schrank, griff nach dem Cognac und trank ein paar Schlucke. Ich hatte schon früher Menschen gesehen, die eines gewaltsamen Todes gestorben waren. Im Matabele-Krieg hatte ich selbst ein paar getötet, aber dieser kaltblütige Mord in meinen 4 Wänden war etwas anderes. Schließlich raffte ich mich auf. Ich sah auf die Uhr. Es war 11:30 vorbei. Plötzlich fiel mir etwas ein. Ich ging durch die Wohnung und sah in allen Winkeln nach. Es war niemand da, auch keine Fußspuren. Aber ich schloss und verriegelte alle Fensterläden, machte die Fenster zu und legte die Sicherheitskette vor die Tür. Jetzt funktionierte mein Verstand wieder. Ich konnte wieder denken. Etwa 1 Stunde brauchte ich, mir über alles klar zu werden. Ich überstürzte nichts, denn wenn der Mörder nicht zurückkam, hatte ich Zeit bis morgen früh 6 für meine Überlegungen. Ich saß in der Patsche. Das war mir ganz klar. Auch der leiseste Zweifel, den ich an Scudders Erzählung gehabt haben mochte, war mir jetzt vergangen. Der Beweis für seine Ehrlichkeit lag unter dem Tischtuch. Die Leute, die wussten, dass er das wusste, was er wusste, hatten ihn gefunden und die beste Art gewählt, ihn zum Schweigen zu bringen. Jawohl. Aber er war 4 Tage lang in meiner Wohnung gewesen und seine Feinde mussten damit rechnen, dass er sich mir anvertraut hatte. Darum war ich als Nächster an der Reihe. Es konnte heute Nacht geschehen oder morgen oder übermorgen, aber zweifellos war ich nun dran. Dann fiel mir plötzlich eine andere Wahrscheinlichkeit ein. Wenn ich jetzt die Polizei holte oder zu Bett ging und Paddock am Morgen die Leiche entdecken ließ und dann die Polizei rief, was sollte ich dann über Scudder aussagen? Paddock hatte ich angelogen und die ganze Sache sah höchst verdächtig aus. Wenn ich freimütig berichtete und der Polizei alles sagte, was er mir erzählt hatte, würden sie mich einfach auslachen. Es stand 1000 zu 1, dass ich wegen des Mordes angeklagt würde, und die Begleitumstände waren eindeutig genug, mich an den Galgen zu bringen. In England kannten mich nur wenige Leute. Einen wirklichen Freund, der vortreten und meinen einwandfreien Charakter bezeugen würde, hatte ich nicht. Vielleicht war es das, womit der verborgene Feind rechnete. Diese Leute waren schlau genug, auf alle Möglichkeiten zu kommen, und ein englisches Gefängnis war ein ebenso gutes Mittel, mich bis nach dem 15. Juni loszuwerden, wie ein Messer in meiner Brust. Außerdem, wenn ich die ganze Geschichte erzählte und das Wunder geschah, dass man mir glaubte, dann spielte ich ihnen in die Hand. Karolides würde zu Hause bleiben. Und genau das wollten sie. Auf irgendeine Art hatte der Anblick von Scudders totem Gesicht mich zu seinem Verbündeten gemacht. Er war dahin, aber er hatte mich ins Vertrauen gezogen. Und ich fühlte mich durchaus verpflichtet, seine Aufgabe zu übernehmen. Man mag dies lächerlich finden von einem Mann, dessen eigenes Leben in Gefahr war, aber so sah die Sache für mich aus. Ich bin ein ganz gewöhnlicher Mensch, nicht tapferer als andere, aber es erbittert mich, einen guten Mann unterliegen zu sehen. Und das lange Messer dort sollte nicht Scudders Ende sein, wenn ich seine Rolle übernehmen konnte. Eine Stunde oder zwei brauchte ich, um das gründlich zu überlegen. Dann war mein Entschluss gefasst. Ich musste irgendwie verschwinden und bis zum Ende der zweiten Juniwoche verschwunden bleiben. Dann musste ich einen Weg finden, mich mit Leuten von der Regierung in Verbindung zu setzen und ihnen berichten, was Scudder mir anvertraut hatte. Ich wünschte bloß, er hätte mir mehr erzählt oder ich hätte dem wenigen, was er mir erzählt hatte, aufmerksamer zugehört. Ich wusste nichts als die bloßen Tatsachen. Es bestand ein großes Risiko, dass, selbst wenn ich den anderen Gefahren entging, man mir schließlich nicht glauben würde. Dieses Risiko musste ich eingehen und konnte nur hoffen, dass etwas geschah, was in den Augen der Regierung meine unglaubhafte Geschichte bestätigte. Meine wichtigste Aufgabe war, die nächsten 3 Wochen durchzustehen. Es war jetzt der 24. Mai. Das hieß, dass ich mich 20 Tage lang verstecken musste, ehe ich wagen konnte, mich an die Obrigkeit zu wenden. Ich rechnete damit, dass 2 Verfolger mir nachstellen würden. Scudders Feinde, die mich umbringen wollten, und die Polizei, die mir wegen des Mordes an Scudder an den Kragen wollte. Es würde eine verrückte Hetzjagd werden. Und seltsamerweise verbesserte diese Aussicht spürbar meine Laune. Ich hatte so lange träge in den Tag hineingelebt, dass fast jede Möglichkeit der Betätigung mir willkommen war. Wenn ich allein da bei der Leiche sitzen bleiben und darauf warten sollte, dass ich Glück hatte, ich würde mir vorkommen wie ein zertretener Wurm. Wenn aber mein Leben von meiner eigenen Schlauheit abhing, dann war ich mit Vergnügen dabei. Mein nächster Gedanke war, ob Scudder irgendwelche Papiere bei sich hatte, die mich besser über seine Angelegenheit unterrichten konnten. Ich zog das Tischtuch weg und durchsuchte seine Taschen. Die Leiche hatte nichts Schreckliches mehr für mich. Das Gesicht war wunderbar friedlich für einen Mann, der in einem einzigen Augenblick gefällt worden war. In der Brusttasche fand ich nichts und in der Weste nur ein paar Münzen und eine Zigarrenspitze. Die Hosentaschen enthielten ein kleines Taschenmesser und etwas Silbergeld und die Seitentasche der Jacke ein altes Zigarrenetui aus Krokodilleder. Keine Spur von dem kleinen schwarzen Buch, in das ich ihn hatte Notizen machen sehen. Das hatte zweifellos der Mörder mitgenommen. Aber als ich aufblickte, sah ich, dass ein paar Schubladen des Schreibtisches herausgezogen waren. Scudder hätte sie nicht so gelassen, denn er war der ordentlichste Mensch, den man sich denken kann. Jemand musste nach etwas gesucht haben. Vielleicht nach dem Taschenbuch. Ich ging durch die Wohnung, öffnete die Schränke und stellte fest, dass alles durchwühlt worden war. Das Innere der Bücher, Schubladen, sogar die Taschen der Anzüge in meinem Kleiderschrank und die Anrichte im Esszimmer. Aber nirgendwo war das Notizbuch. Sehr wahrscheinlich hatte der Feind es gefunden, aber nicht bei Scudder selbst. Dann holte ich einen Atlas hervor und sah mir eine große Karte der britischen Inseln an. Meine Idee war, mich in irgendeine Wildnis zu verziehen, wo meine Lebenserfahrung im Feld von Südafrika mir weiterhelfen konnte, denn in einer Stadt wäre ich wie eine gefangene Ratte gewesen. Ich dachte, Schottland wäre am besten, denn meine Familie stammte dorther und man würde mich überall für einen ganz gewöhnlichen Schotten halten. Zuerst dachte ich halbwegs daran, als deutscher Tourist aufzutreten, denn mein Vater hatte deutsche Geschäftspartner gehabt und ich hatte die Sprache recht fließend sprechen gelernt und obendrein 3 Jahre lang in Deutsch-Damaraland nach Kupfer gesucht. Aber dann überlegte ich, dass ich als Schotte weniger auffallen und auch weniger dem entsprechen würde, was die Polizei von meiner Vergangenheit wissen mochte. Ich wählte Galloway als den besten Zufluchtsort. Es war die nächstgelegene, kaum angebaute Gegend in Schottland, soweit ich erkennen konnte, und sah auf der Karte spärlich besiedelt aus. Ich schlug im Bradshaw-Fahrplan nach und fand einen Zug, der um 7.10 Uhr vom St. Pancras-Bahnhof abfuhr und mich am späten Nachmittag zu irgendeiner Haltestelle in Galloway bringen würde. Das passte gut. Aber wichtiger war die Frage, wie ich zum Bahnhof kommen sollte. Denn ich war ziemlich sicher, dass Gadders Freunde draußen aufpassten. Das kostete mich einiges Nachdenken. Dann kam mir ein Einfall. Und danach ging ich zu Bett und schlief 2 unruhige Stunden lang. Um 4 Uhr stand ich auf und öffnete die Fenster meines Schlafzimmers. Das erste Licht eines schönen Sommermorgens überflutete den Himmel und die Spatzen hatten zu chilpen begonnen. Ein Gefühl großen Ekels stieg in mir auf. Am liebsten hätte ich allem seinen Lauf gelassen und mein Vertrauen auf die britische Polizei gesetzt, die meinen Fall schon vernünftig beurteilen würde. Aber als ich die Lage überdachte, konnte ich keinen stichhaltigen Grund finden, der gegen meine Entscheidung vom Vorabend sprach, so dass ich widerwillig beschloss, meinen Plan auszuführen. Ich empfand keine besondere Angst, nur Widerwillen dagegen, mich weiteren Unannehmlichkeiten auszusetzen, falls man das verstehen kann. Ich suchte einen abgetragenen Tweedanzug heraus, ein paar feste Nagelschuhe und ein Flanellhemd mit Kragen. In die Taschen stopfte ich ein weiteres Hemd, eine Tuchmütze, ein paar Taschentücher und eine Zahnbürste. 2 Tage zuvor hatte ich eine beträchtliche Summe in Gold abgehoben für den Fall, dass Scudder Geld brauchen sollte, und ich steckte 50 Pfund in 20 Schillingstücken in einen Gürtel, den ich aus Rhodesien mitgebracht hatte. Das war so ungefähr alles, was ich brauchte. Dann nahm ich ein Bad und stutzte mir den Schnurrbart, der lang heruntergehangen hatte, zu einer kurzen Stoppelbürste. Jetzt kam der nächste Schritt. Paddock pflegte pünktlich um 7:30 zu kommen. Er hatte einen Wohnungsschlüssel. Aber um etwa 7:20, das wusste ich aus bitterer Erfahrung, stellte sich mit gewaltigem Kannengeklapper der Milchmann ein und lud meine Ration vor der Wohnungstür ab. Manchmal, wenn ich zu einem frühen Morgenritt ausgegangen war, hatte ich diesen Milchmann gesehen. Es war ein junger Mann von etwa meiner Größe mit einem unterernährten Schnurrbart und er trug einen weißen Kittel. Auf ihn setzte ich all meine Hoffnung. Ich ging in das verdunkelte Rauchzimmer, wo die ersten Strahlen des Morgenlichts durch die Fensterläden krochen. Dort frühstückte ich einen Whisky-Soda und ein paar Kekse aus dem Schrank. Es war jetzt 6:00 Uhr. Ich steckte eine Pfeife in die Tasche und füllte den Tabakbeutel aus der Büchse, die auf dem Tisch am Kamin stand. Als ich die Finger in den Tabak grub, stießen sie auf etwas Hartes, und ich zog Scudders kleines schwarzes Buch heraus. Das schien mir ein gutes Vorzeichen zu sein. Ich hob das Tuch von der Leiche und war tief erstaunt über den Frieden und die Würde auf dem Gesicht des Toten. »Adieu, alter Freund«, sagte ich, »ich will für dich tun, was ich kann. Wünsche mir Glück, wo immer du bist.« Dann stand ich in der Diele herum und wartete auf den Milchmann. Das war das Schlimmste an der ganzen Sache, denn die Begier, erst einmal draußen zu sein, erstickte mich fast. Es war 6:30, dann 7:20, aber er kam noch immer nicht. Gerade heute gefiel es dem Burschen, Verspätung zu haben. 6:45 hörte ich draußen die Kannen klappern. Ich machte die Tür auf und da war er. Er suchte meine Kanne aus dem 30 heraus, das er trug, und pfiff dabei durch die Zähne. Er fuhr etwas zusammen, als er mich sah. »Kommen Sie einen Augenblick herein«, sagte ich. »Ich möchte mit Ihnen sprechen.« Und ich führte ihn ins Esszimmer. »Sie sind doch sicher ein patenter Bursche«, sagte ich. »Und ich möchte Sie bitten, mir einen Gefallen zu tun. Leihen Sie mir Ihre Mütze und Ihren Kittel auf 10 Minuten, und hier ist ein Goldstück dafür.« Beim Anblick des Goldes machte er große Augen und grinste übers ganze Gesicht. »Was ist denn los?«, fragte er. »Eine Wette«, sagte ich. »Zum Erklären habe ich keine Zeit, aber wenn ich gewinnen will, muss ich die nächsten 10 Minuten ein Milchmann sein. Sie brauchen nur hier zu bleiben, bis ich wiederkomme. Sie sind dann ein bisschen spät dran, aber niemand wird sich beschweren, und das Goldstück gehört Ihnen.« »Klar«, sagte er munter, Ich werde Ihnen doch nicht den Spaß verderben, Herr Baron. Hier sind die Klamotten. Ich setzte seine blaue Mütze auf und zog den weißen Kittel an, nahm die Kannen auf, schlug meine Tür zu und ging pfeifend die Treppe hinunter. Der Portier unten befahl mir, das Maul zu halten. Die Verkleidung schien ausreichend zu sein. Zuerst schien niemand auf der Straße zu sein. Dann sah ich 100 Meter entfernt einen Polizisten. Und auf der anderen Seite schlurfte ein Pennbruder vorbei. Irgendetwas veranlasste mich, nach dem Haus gegenüber zu blicken. Und richtig, an einem Fenster des ersten Stocks erschien ein Gesicht. Der Pennbruder sah im Vorbeigehen hinauf. Und es kam mir vor, als werde ein Signal ausgetauscht. Ich kreuzte die Straße, fröhlich pfeifend und den munter schwingenden Gang des Milchmanns nachahmend. Dann bog ich in die erste Seitenstraße ein und dann wieder links in einen Weg, der an einem leeren Grundstück vorbeiführte. Auf diesem Weg war niemand in Sicht und ich ließ die Kannen hinter den Bauzaun fallen und warf Mütze und Kittel hinterher. Gerade hatte ich meine eigene Mütze aufgesetzt, als ein Briefträger um die Ecke kam. Ich bot ihm einen guten Morgen und er antwortete mir, ohne Verdacht zu schöpfen. In diesem Augenblick schlug eine nahe Kirchenuhr 7. Es war keine Sekunde zu verlieren. Sobald ich die Houston Road erreicht hatte, fing ich an zu rennen. Die Uhr am Houston Bahnhof zeigte 7:05. Am St. Pancras Bahnhof hatte ich keine Zeit, eine Fahrkarte zu lösen. Ich wusste ja auch noch gar nicht, wohin ich fahren wollte. Ein Gepäckträger zeigte mir den Bahnsteig und als ich hinkam, sah ich den Zug gerade abfahren. 2 Bahnbeamte verstellten mir den Weg, aber ich rannte um sie herum und kletterte in den letzten Wagen. 3 Minuten später, als wir durch die nördlichen Vororttunnel brausten, stellte mich ein zorniger Kontrolleur. Er schrieb mir eine Fahrkarte nach Newton Stewart aus, dieser Name war mir plötzlich wieder eingefallen, und führte mich von dem ersten Klasseabteil, wo ich mich niedergelassen hatte, zu einem Raucherabteil der 3. Klasse, in dem sich ein Matrose und eine dicke Frau mit einem Kind befanden. Schimpfend ging er weg, und während ich mir die Stirn wischte, bemerkte ich im breitesten Schottisch zu meinen Reisegefährten, was für Mühe es einen doch koste, einen Zug zu erwischen. Ich war schon in meine Rolle geschlüpft. »Frechheit von dem Schaffner«, sagte die Dame bitter, »dem sollte mal einer auf gut Schottisch Bescheid sagen.« Er hat schon geschimpft, dass das Gör keine Fahrkarte hat. Und sie wird doch erst August übers Jahr 4. Und er hat auch geschimpft, weil dieser Herr hier ausgespuckt hat. Der Matrose stimmte mürrisch zu. Und ich fing mein neues Leben in einer Atmosphäre des Protests gegen die Obrigkeit an. Es fiel mir ein, dass ich noch vor einer Woche die Welt langweilig gefunden hatte. Das Abenteuer mit dem literaturbeflissenen Gastwirt. An diesem Tag nordwärts zu reisen, stimmte mich geradezu andächtig. Es war herrliches Maiwetter. Jede Weißdornhecke stand in Blüte, und ich fragte mich, warum ich, ein immerhin noch unabhängiger Mann, so lange in London geblieben war und mir nicht die Wohltat dieser himmlischen Landschaft gegönnt hatte. In den Speisewagen wagte ich nicht zu gehen. Aber in Leeds kaufte ich einen Fresskorb und teilte ihn mit der dicken Frau. Ich kaufte auch die Morgenzeitungen. Sie brachten die Liste der Pferde fürs Derby und Nachrichten über die beginnende Cricket-Saison, ferner ein paar Spalten über die Entwicklung der Dinge auf dem Balkan und dass ein britisches Geschwader nach Kiel unterwegs sei. Als ich damit fertig war, holte ich Scudders kleines schwarzes Taschenbuch hervor und studierte es. Es war fast voll von Notizen. Meist Zahlen. Aber hier und da stand ein Name in Druckbuchstaben. Zum Beispiel fand ich die Worte Hofgard, Lüneville und Avocado ziemlich häufig. Und hauptsächlich das Wort Pavia. Ich war mir völlig klar darüber, dass Scudder niemals etwas getan hatte, ohne einen ganz bestimmten Grund dafür zu haben. Und ich war ziemlich sicher, dass hinter alledem ein Code steckte. Solche Dinge sind mir immer interessant gewesen. Und als Offizier des Geheimdienstes in der Delagoa Bay während des Burenkrieges hatte ich mich selbst darin versucht. Auch für Schach und Rätsel hatte ich einen Riecher und im Entziffern von Codes war ich nicht unbegabt. Dieser hier sah aus wie ein Zahlencode, in dem gewisse Zahlengruppen gewissen Buchstaben des Alphabets entsprechen. Jeder einigermaßen intelligente Mensch kann den Schlüssel zu einem solchen Code in 1 oder 2 Stunden Arbeit herausfinden. Und es schien mir unwahrscheinlich, dass Gada sich mit etwas so Einfachem begnügt hätte. Darum hielt ich mich an die Wörter in Druckschrift, denn man kann einen recht guten Zahlencode ausarbeiten, wenn man ein Schlüsselwort hat, das einem die Buchstabenfolge angibt.